mich jemand hören, mich jemand hören. Hier spricht ein Mitglied des Projekts Dämmung. Das Projekt ist außer Kontrolle geraten. Sie sind jetzt überall. Und es sind viele, Es sind so viele. Sie sind überall. Ich erkläre das Projekt der Monde.